بهم ويسخر منهم، لأنه ما يمكن أبدا أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقيقيا ويهزأ بالدين أو يهزأ بالله أو بالرسول أو بالرسل عموما أو بآيات الله الكونية أو الشرعية. وننتبه هنا بارك الله فيكم، المؤلف قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. طب هنا المعنى يعني هو اسم جنس بمعنى بارك الله فيكم أنه الإنسان المؤمن لا هنا قال من هزأ ولم يذكر الحكم، يعني ما هو الحكم، فجعل الأمر غامضا، والقصد فيه أنه الذي يستهزئ ويسخر من أحكام الله الشرعية أو القرآن أو الرسل أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الآيات الكونية لله سبحانه وتعالى ما يجوز أن يهزأ بها الإنسان، مثلا أن يقول الإنسان هذا وجود الحرب جنون، أو وجود البغض جنون أو حماقة أو إلى غير ذلك، أو أنه يهزأ بالزمن من باب أن الزمن يعني هو لله سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكمة علمناها أو ما علمناها، وأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، وأنه خلق الخلق سبحانه وتعالى بحكمة، وقدر الأمور سبحانه وتعالى بعلم وخبرة سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بشيء من الدين أو بالله أو بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وأما الذي يستهزئ وطبعا يعلم ماذا يقول، يعلم ماذا يقول ويستهزئ بالدين وبالإسلام ويستهزئ بالأنبياء وبالرسل أو يستهزئ بالله سبحانه وتعالى، فهذا يخرج من الملة. فذلك المسألة ليست سهلة كما يظن البعض، والبعض يقول أنا من باب يعني من باب المزاح أو المزاح، يقال مزاح ومزاح، قل من هذا الباب، حتى من هذا الباب ما يجوز. إذا أولا الإنسان المازح ما يمزح كذبا، والمازح ما يستهزئ ويسخر من الآخرين، إنما المازح يلاطف، والملاطفة ما فيها استهزاء وما فيها سخرية من الآخرين. وكذلك المزاح ما يجوز فيه الكذب، ما يجوز فيه الكذب. واختلف أهل العلم في قبول توبتي في قبول توبتي من استهزأ بالله سبحانه وتعالى وبالرسول وبالدين، فنسأل الله السلامة في هذا الأمر. بارك الله فيكم. كابيتل دي أرتسيلونج إيباليستاغونج دي أرتسيلونج Überlisterung bezüglich Erwähnen Allahs oder Koran oder den Propheten. Das bedeutet, wenn man lästert oder wenn man sich lustig macht über Allah subhanahu wa ta'ala, über die Propheten allgemein und über unseren Propheten und über Koran oder über allgemein über Religion. Das bedeutet, man macht sich lustig, da macht man diese Sachen der Religion lächerlich und da lacht man und da lästert man in diesem Zusammenhang. Und das ist sehr gefährlich. Lästerung oder, sage ich jetzt, sich lustig machen über Allah subhanahu wa ta'ala, über Religion, über den Propheten. Eigentlich ist es logisch, dass derjenige, der gläubig ist, niemals sich lustig machen würde über seine Religion oder über den Propheten oder über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man aber sich lustig macht oder wenn man die Religion in das Lächerliche zieht, das heißt, man glaubt nicht richtig. Und deshalb, man spricht hier im Islam davon, wenn man sich lustig macht und die Religion in das Lächerliche zieht, dann ist man über Religion jetzt lustig machen und in das Lächerliche zieht, man kann vom Islam ausgeschlossen werden. Weil das überhaupt nicht angeht, dass eine Person sagt, ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, und dann macht man sich lustig über Allah. Oder dass man sagt, ich glaube an Propheten, allgemein, alle Propheten, und da lacht man sie aus, oder sozusagen lästert man über sie überhaupt. Dazu gehört auch nicht nur die Religion, sondern auch die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das wird, wenn man sagt, ja, dieser Winter ist blöd, und das ist blöd, dass wir Winter haben, oder das ist blöd, dass wir Sommer haben, das ist eine blöde Entscheidung. Dies ist auch Lästerung über Religion, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns Winter und Sommer gegeben hat, und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch die Wärme und die Kälte gegeben. So, man kann sagen, mir ist kalt, oder mit dieser Kälte fühle ich mich nicht gut, oder das ist für mich nicht so gut und so weiter. Okay, aber dass man die Zeit oder die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in das Lächerliche zieht, das gehört auch dazu. Die Gelehrten des Islam gehen von zwei Ansichten aus bezüglich einer Person, die sich lustig gemacht hat über Allah, über seinen Propheten und über Religion. Einige sagen, sowieso beide sagen, diese Person ist kein Muslim mehr, aber akzeptiert man die Reue von der Person oder nicht? Manche Gelehrten sagen, die Reue wird nicht akzeptiert. Andere sagen, die Reue wird akzeptiert. So, wenn man jetzt zum Beispiel, man macht sich lustig über Religion und ein Richter erfährt davon und die Person kommt und sagt, ja, ich habe über Religion gelästert, aber ich habe dann später gewusst, dass ich Fehler gemacht habe und ich habe mich entschuldigt und ich habe das zurückgenommen. Einige Gelehrten sagen, trotzdem wird diese Person bestraft. Andere Leute sagen, Gelehrte nicht, sagen, nein, der wird nicht mehr bestraft, weil er Reue gezeigt hat. Auf jeden Fall etwas Klares in diesem Zusammenhang gibt es nicht, aber allgemein, die Sache ist sehr groß, dass man über Religion lästert oder dass man sich lustig macht über religiöse Urteile und Regeln. Und als Beweis führt der Autor, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ولئن سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي لئن سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون ويستهزئون بالله ورسوله وكتابه والصحابة لئن سألتهم لماذا ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما لنا قصد ولكن نخوض ونلعب يعني نهزأ نمزح قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني هذا الاستفهام الاستنكار والتعجب من فعلهم يعني ما وجدتم إلا أنكم تستهزئوا بالله وبالرسول وبآيات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا الآيات الشرعية والآيات الكونية لا تعتذروا شوفوا انتبهوا الله لا تعتذروا قد كفرتم يعني حتى لو اعتذرتم خلص أنتم قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا الاستهزاء إن نعفو عن طائفة هذه الطائفة الذين حضروا ولم يستهزئوا ولم يخوضوا معهم، إنما فقط سمعوا واستحيوا أن يقوموا من المجلس. أما الطائفة الأخرى فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب. لماذا؟ لأنهم استهزأوا بالله وبآياته وبرسوله وبالصحابة رضوان الله عليهم. وما القصة مشهورة في ذلك بارك الله فيكم، أن الأمر كان في غزوة تبوك، فذكر بعض المنافقين وقالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء. يعني ما في أجبل منهم وما في أكذب منهم وما في أكبر منهم بطون، يعني حب الأكل وجبناء ويكذبون. فأحد الصحابة سمع هذا الأمر هو عوف بن مالك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره هذا الكلام. فلما وصل كان القرآن قد نزل بهم أن الله سبحانه وتعالى كفرهم من فوق 7 سماوات. طبعا هؤلاء كانوا من المنافقين، وكان بينهم من الذين حديث ركب، قالوا حديث ركب يا رسول الله، يعني احنا نمزح فقط نقول كلام هكذا ما له معنى. بعض الناس صحيح وما كان يقصد به شيء، ولكن أهل النفاق الذين كانوا في معهم كانوا يقصدوا بهذا الأمر الاستهزاء بالله والرسول وبالإسلام، ولكنهم ذكروا ذلك في الصحابة. ذاك عندنا قاعدة في ديننا بارك الله فيكم، أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأنه كذلك السبب كالمباشرة. وهؤلاء أرادوا، يعني هم يقولوا هذا الكلام ظاهرا ولكن يريدوا باطنا شيء آخر. نحن لو قيل أمامنا مثل هذا الكلام ما كنا فهمناه، ولكن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم فأنزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ما يصلوا إليه انتبهوا، ما كانوا قد وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لأنه قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن، يعني لما يتوك سيتوك، وستسألهم فسيقولون كنا نخوض ونلعب. فذلك نحن نحكم بالظاهر، أما السرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على سريرة هؤلاء أو سرائر هؤلاء. ومن أعظم الكفر الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبآياته وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا الآية فيها إن نعفو عن طائفة، أي قبل الله سبحانه وتعالى توبة البعض ولم يقبل توبة البعض الآخر. ولذلك في ديننا بارك الله فيكم لا يجوز أن يجلس في مجلس يستهزأ فيه بدين الله سبحانه وتعالى ويخاض في دين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني استهزأ تكلم في حرام في كذا ما تجلس، تحمل حالك وتمشي، أما إذا بقيت فأنت مثله، يعني تجلس في مجلس يستهزأ بالإسلام ويستهزأ بالدين ما تجلس، إما تدافع عن دينك إما تدافع وإما تذهب، لأنه إذا بقيت وبدأت تضحك وتمزح معهم فأنت مثلهم. فهنا قد يسأل سائل سؤال مباشر ويقول طب نحن في هذه البلاد وهم يستهزئون، يختلف الأمر يا أخوة، لأنه هنا أنت غير مختار، يعني ما عندك اختيار في هذا الأمر. وجدت إنسان تكلم معه الإسلام بدأ يستهزئ فأنت تقول له هذا لا وتدافع عن دينك، هذا أمر. أما هنا الآيات في مسألة أخرى، يستهزئون ويجلس معهم آخرون ويبقوا معهم، وهو الأمر الذي لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الحديث مفسرا لهذا الأمر بارك الله فيكم. As Bavais filled the outer vaika, the the ayah 65 von Surah Al-Tawbah, von Surah 9. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, habt ihr euch dann über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht. Ihr seid ja Kuffar geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen Teil dafür, dass sie Übeltäter waren. Was will ich sagen? Das war in Tabuk. Und einige von Heuchlern haben angefangen, sich lustig zu machen über die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber sie haben nicht Gefährten gemeint. Sie haben die Religion gemeint, sie haben Allah gemeint, sie haben den Propheten gemeint. Aber da sie das nicht direkt sagen, weil sie Heuchler waren und die anderen, werden sie sofort natürlich entdecken. Deshalb haben sie total anders gemacht. Sie greifen die Sahaba an und sie meinen den Islam. Wenn sie den Islam direkt angreifen und sich lustig machen über Islam, dann werden sie sozusagen von den anderen entdeckt. Dann haben sie ihr Gesicht, wahres Gesicht gezeigt. Aber deshalb machen sie das anders. Diese Leute, als sie sich lustig gemacht haben über Religion und sie haben gelästert über die Propheten von unserem, die Gesandten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben die Sahaba das gehört. Einige von ihnen. Eine Gruppe hat auch mitgelacht. Und andere, als sie das hörten, sie haben ihnen gesagt, ihr seid Heuchler. Wieso lästert ihr über die Gefährten vom Propheten? Und sie gingen zum Propheten, sie sagen ihm. Einer von ihnen hieß Aufmal. Der wollte zum Propheten, damit er ihm Bescheid sagt, was diese Leute gesagt haben, gemacht haben. Der war dort. Allah subhanahu wa ta'ala hat schon Koran offenbart. Es gab schon Koran offenbart. Und deshalb die Form von der Ayah hier, die Form, ist sozusagen ein Form in Zukunft. Wenn du diese Leute fragst, dann werden sie sagen. Ja, das bedeutet, der hat sie noch nicht gefragt. Der Prophet Muhammad sallam hat sie noch nicht gefragt. Als Auf zum Propheten kam, der Prophet hat ihm die Ayah vom Koran oder diese Ayat erklärt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt diesen Leuten, ihr habt ihr Religion ausgeschlossen, weil ihr euch lustig gemacht habt über Allah, seinen Gesandten und die Gefährten und die Religion. Da haben sie gesagt, wir entschuldigen uns. Allah sagte ihnen, nein. Wenn ihr auch das macht, dann wird von euch das nicht angenommen. Eine Gruppe, ja, wird von ihnen angenommen. Welche Gruppe wird damit gemeint? Die Gläubigen, die dort waren, und die haben gedacht wirklich, dass diese Leute meinen, sie machen nur so Spaß. Weil damals, als sie auf der Reise waren, sie haben Spaß gemacht, untereinander. Sie haben viel gesprochen. Die nannten das sozusagen Reiseerzählungen. Und die waren mit so, sage ich jetzt, mit Illusionen und mit vielen Dingen. Aber diese Heuchler, die dort waren, die haben was anderes gemeint. Deshalb diejenigen, die mit ihnen waren, und die haben das nicht gemeint und nicht gemacht, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Reue angenommen. Aber die Heuchler, die das gemacht haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihnen nicht angenommen. Und deshalb gibt es eine Regel bei uns in unserer Religion, barakallahu fikum. Wenn jemand sich lustig macht über Religion und über den Islam, dann darf man mit ihm nicht sitzen bleiben, das Feuer. Man darf bei ihm, man darf nicht sitzen mit ihm, Und oder man sollte natürlich ihm erklären, dass das nicht in Ordnung ist, was man macht. Da hat man sofort eine Frage und sagt, ja, wir sind so in einem Land heutzutage, viele Leute machen sich lustig über uns, über unsere Religion. Ja, du darfst nicht sitzen. Wenn sie anfangen, sich lustig über Religion zu machen, dann musst du deine Religion verteidigen. Du musst ihnen sagen, hier, Respekt, und man lästert nicht über Religionen und so weiter, weil das nicht geht. Wenn man dann diese Leute weitermachen, dann sollst du sie verlassen. Aber dass man mit ihnen bleibt, und da fängt man an, mit ihnen zu lachen, und weiter, oder fängt man auch sich lustig zu machen über Religion, das darf man nicht machen. Und deshalb gibt es eine klare Ayah in Surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erzählt, es wurde euch offenbart, und das ist im Buch, wenn ihr hört, dass man sich, oder dass man über die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala lästert und diese Ayat verleugnet, dann darf man mit ihnen nicht bleiben, bis sie was anderes sagen. Wenn ihr dann bleibt und sie lästern über Religion und sie, wal'iyadu billah, sagen Schlechtes über Religion, dann seid ihr wie diese Leute geworden. Und das gilt nicht nur hier für Lästerung und für andere Themen, das geht um Haram-Themen. Das heißt, wenn du in einer Sitzung bist und die Leute fangen an, über andere Leute schlecht zu reden, dann machst du nicht mit. Oder verlässt du den Platz. Wenn du bleibst und du hörst zu und du sozusagen, du bewegst deinen Kopf, als ob das alles für dich nicht von der Bedeutung ist, das geht auch nicht. Entweder dieses wird aufgehört, was diese Leute machen, oder du verlässt den Platz. Aber dass du mitmachst, das ist gefährlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Und deshalb auch eine Sache ist wichtig. Wir können nur das Äußerliche beurteilen. Was im Herzen ist, ist was anderes. Und hier in dieser Aya, Allah subhanahu wa ta'ala hat aufgedeckt, was sie im Herzen haben. Nicht der Prophet. Der Prophet selber weiß nicht, was die Leute in ihren Herzen haben. Aber Allah hat ihm gesagt, diese Leute haben das gemeint. Das heißt, normalerweise, wir dürfen nicht die Absichten von den anderen beurteilen, weil wir das nicht kennen. Aber Allah schon, weil Allah alles weiß. Und wir beurteilen die Leute nach ihren Äußerlichkeiten oder was sie sagen, was sie tun. Aber was sie im Herzen tragen, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala und das nicht in unserem Bereich. Aber in dieser Ayah, das ist anders. Allah hat dem Propheten gesagt, was diese Leute gemeint haben. So soll man aufpassen. Es gibt viele Wörter, die man heutzutage sagt, aber man meint total was anderes, als was man sagt. Diese Leute, sie konnten nicht direkt sagen, wir glauben nicht an Allah oder wir glauben nicht an den Propheten oder der Islam ist falsch. Weil wenn sie das sagen, dann haben sie sich sozusagen bloßgestellt. Deshalb haben sie was anderes gemacht, indem sie über die Gefährten vom Propheten schlecht gesprochen haben. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Und schaut mal, wie gefährlich es ist, schlecht über die Sahaba zu reden. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، وجدت القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يلتفت ولا يزيد على هذا الأمر الذي ذكره. سبحان الله. هذه هي قصة الآية أصلا، هذه قصة الآية أصلا. كانوا في غزوة تبوك، كانوا في غزوة تبوك، تبوك في أطراف الشام. وفي هذه الغزوة، الغزوة كانت في رجب، في وقت طابت فيه الثمار، وكان حرب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريب 30,000. فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنصف المعسكر. ففي هذه الغزوة، في غزوة تبوك، كان بعض المنافقين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة بهذا القول. يعني ما وجدناهم إلا يأكلون كثيرا ويكذبون وجبنا، يعني الجبن طبعا أنه ما يقدمون على الأمر، مع أن أهل الإيمان ليسوا كذلك. وأبدا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا أبدا من هؤلاء، ولكن المنافق دائما كذاب. وآية المنافق معروف، آية المنافق 3: إذا حدث كذب. هم يكذبون، كذلك قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي أهل النفاق. فلما سمع عوف بن مالك هذا الكلام قال لأحد المنافقين: كذبت، إنك منافق. مباشرة قالوا: أنت منافق. لو واحد يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، هذا أبدا ما يكون، أبدا ما يكون مسلما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. سبحان الله. فأتى هذا الرجل المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه ويركض خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يركض والحجارة على رجليه ما يشعر بها، فقط يريد يعتذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وننتبه هنا بارك الله فيكم لمسألة، أن الاستهزاء بالصحابة رضي الله عليهم إذا كان لدينهم، وسب الصحابة إذا كان لدينهم، فالذي يفعل ذلك هذا غير مسلم. أما إذا كان لقضية بين اثنين، ومثلا طعن فيه لشخصه لمسألة، فهذا فسق، لأنه سباب المسلم فسوق، فسوق وقتاله كفر. فمثلا رجل يطعن في صحابي من الصحابة لمشكلة بينهم، هذا فسوق، أو هذا يكون ظلم. أما أنه يطعن في الصحابي لدينه، فهذا يخرج من ملة الإسلام. ولذلك بارك الله فيكم غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قال: لا تسبوا أصحابي. قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما تبلغ. فكيف بهؤلاء يستهزأ الذين الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات مدحهم وأقرهم قال أنهم من أهل الإيمان. أما الطائفة الأخرى اللي سمعت الكلام، شوفوا زيد بن أرقم وهؤلاء الذين سمعوا الكلام، عوف بن مالك وآخرون، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا عليهم على أهل النفاق. أما بعضهم ضحك، فهؤلاء عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لأنهم ما كانوا يعلمون أن هذا الأمر ما يجوز. وننتبه، الله يعفو على الإنسان إذا تاب وأصلح وبين. أما الإنسان إذا قال أنا تبت، وهذا الإنسان يفعل نفس الكلام الذي تاب منه، فهو كذاب وتوبته غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ولا حتى عند الناس. صور إنسان مثلا كل يوم يسبك، وبعدين يسبك ويأتي بعدين يقول لك سامحني سامحني ويسبك، هل ستقبل منه؟ فنسأل الله السلام. ولكن هذه الآيات بارك الله فيكم مهمة أن يفهم الإنسان أن الذي يستهزئ بالدين أو بآيات الله الشرعية أو بآياته الكونية أو بالرسل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج ملة الإسلام. ولكن من يخرجه من ملة؟ مو حي الله واحد يقول له أنت خلاص كافر. وأنه بارك الله فيكم، هذا لابد أنه يكون فيه، يعلم هل الإنسان سكران، هل الإنسان مجنون، هل الإنسان عاقل واعي، إلى غير مثل هذه الأمور. وهذا للقضاة والعلماء وليس لأي إنسان، نسأل الله السلام. ابن عمر محمد ابن كعب ابن زيد بن أسلم ابن قتادة إلى حديث الزن سوى الساقن أنا نمدى قرأتن انديزم تزا منها دي هابن اتسيلت بس ايمن ان دا تسايت فون تبوك تبوك و ein Kampf zwischen den Muslimen und zwischen den Römern. Weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hörte, das war im Jahre 9, der Prophet صلى الله عليه وسلم hörte, dass die Römer, sie wollen die Muslime angreifen. Der Prophet wollte zeigen, dass er auch sozusagen stark ist. Und dass die Muslime diese Leute nicht fürchten. Deshalb hat der Prophet s.a.w. 30.000 Mann mitgenommen. Und sie marschierten in Richtung Tabuk. Tabuk ist im Norden von Al-Madina. Und das sind viele, die Entfernung ist sehr groß. Das wird das nicht. Tabuk ist sozusagen an der Grenze zu Jordanien. Dort ist das. Auf jeden Fall. Als sie marschierten, dann hat Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Führer von den Heuchlern, fast die Hälfte der Armee zurückgezogen und mitgenommen. Weil diese Tabuk-Zeit, das war in Rajab, und die Leute haben ihre Ernte, auf die Ernte gewartet. Und das war auch warm, heiß war das in dieser Zeit. Das war im Sommer. Deshalb viele Leute wollten auch nicht mit. Auf jeden Fall, der Prophet صلى الله عليه وسلم marschierte und in dieser Zeit von Tabuk gab es unter anderem auch Heuchler dabei. Dann hat ein Heuchler gesagt, schaut mal diese Leute, das wird die Ulema damals von Sahaba, das wird diese Wissenden von den Gefährten vom Propheten. Wir haben niemanden gesehen, der größeren Bauch hat als sie. Was bedeutet das? Also sie essen viel. Sie wollen nur essen. Und sie haben keinen gesehen, der mehr lügt. Die lügen viel. Und keinen gesehen, der feiger ist als die. Also die sind feige. Und dieser Heuchler meinte den Propheten von euch selbst und die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf ibn Malik hat das gehört. Er hat dem Mann sofort gesagt, bei Allah, du bist Heuchler. Und ich werde zum Propheten gehen und ich werde ihm Bescheid sagen, was du gesagt hast. Als Auf ibn Malik beim Propheten ankam, der Prophet hat ihm Koran erzählt, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon herabgesandt, dass diese Leute vom Islam ausgeschlossen waren. Sowieso, die waren Heuchler. Dann kam der Mann, der Heuchler, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der sagte ihm, o Prophet, das war, wir waren nur auf der Reise und wir wollten nur Spaß machen, wir wollten nur scherzen auf dem Weg. Das wird, wir haben nur erzählt, damit wir nicht viel denken an die Reise. Ibn Umar erzählte, ich habe ihn gesehen, der nimmt den Fuß vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagt ihm, o Prophet, das war nur Scherzen, das war nicht was anderes. Der Prophet, und der Mann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der läuft, der war auf seinem Kamel, und der Mann rennt schnell hinter ihm. Und der merkt nicht, dass die Steine auf seine Beine kommen und so weiter. Der rennt schnell mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte ihm, macht ihr euch lustig oder lästert ihr über Allah, sein Zeichen und seinen Propheten? Macht ihr euch lustig über Allah, sein Zeichen? Und er wiederholt das sallallahu alaihi wasallam. Der andere sagt ihm, wir wollen uns entschuldigen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nimmt nicht an. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran herabgesandt hat, wenn ihr auch euch entschuldigt, dann wird das nicht angenommen. Von dieser Gruppe, nicht von allen, haben gesagt, es gab eine Gruppe, schaut mal, jetzt wir haben drei Gruppen. Eine Gruppe hat das gehört und die haben sofort was dagegen gesagt und sie wollten zum Propheten. Eine Gruppe hat das gehört, die hat mitgelacht und die haben nicht gewusst, dass man sozusagen sich lustig macht über Allah und seinen Propheten. Die dritte Gruppe, die waren die Heuchler, die das gesagt haben, um die Religion, um über Religion zu lästern und sich lustig zu machen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb ist es sehr gefährlich, dass man sich lustig macht über die Religion oder über die Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und schlimmer ist auch, wenn man die Religion beschimpft oder die Sahaba radhiyallahu anhum beschimpft. Es gibt natürlich in unserer Zeit und früher auch, es gab Leute, die die Sahaba beschimpft haben, die Schia, die beschimpfen die Sahaba. Wenn sie die Sahaba beschimpfen wegen ihrer Religion, dann sind diese Leute keine Muslime laut Koran. Aber wenn sie zum Beispiel jemanden von Sahaba beschimpfen, weil sie mit ihm ein Problem haben, nicht wegen der Religion, dann ist das Fisk, dann ist das Frevel. Weil man das nicht darf, ungerecht. Aber sowieso, derjenige, der die Sahaba allgemein beschimpft und sich lustig macht über die Sahaba, die Gelehrten sagen, der hat keinen Anteil am Islam oder der hat kein, sozusagen, der hat den Islam hinter seinem Rücken getan. Deshalb, Barakallahu fikum, ist es wichtig, aus diesem Anlass zu verstehen, man darf sich nicht lustig machen über Religion. Willst du sich lustig machen über etwas, dann nicht über Religion. Nicht über die Zeichen Allahs, nicht über Allah, nicht über seinen Propheten. Und wenn du etwas Gutes machen willst, dann darfst du nicht dabei sein, wenn über Allah subhanahu wa ta'ala gelästert wird oder über den Propheten oder über den Islam. Man sagt, ja, aber man kann alles sagen, was man will. Man kann alles sagen, was man will. Aber wenn man ein Gläubiger ist, dann macht man kein Unrecht. Und das ist Unrecht, weil wenn man den Islam sozusagen vertritt, dann wird man niemals sowas sagen oder sowas tun. Und noch dazu, Barakallahu fikum, Spaß zu machen oder scherzen, ist okay in Maßen, nicht jetzt, das wird, wenn das angemessen ist, ohne Lüge, ohne Lästerung und ohne Übertreiben. Aber wenn das übertrieben wird, wenn das mit Lügen verbunden ist und wenn das sozusagen mit Lästerung verbunden ist, dann darfst du auch nicht mehr scherzen. Und ein Scherz darf nicht auch sozusagen etwas sein über eine Person, die das gemacht hat. weil das gelogen ist in diesem Fall. Barakallahu fikum. Deshalb sollte man aufpassen. Und hier gibt es auch in dieser Überlieferung, dass der Heuchler gesagt hat, die Gefährten von Mohammed sind so und so und so. Aber wir wissen, dass die Heuchler lügen. Die Heuchler lügen immer. Weil diese Heuchler, die können nicht weiter ohne die Lügen, die sie immer sozusagen schmieden und spinnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, die Heuchler lügen. Allah bezeugt, dass die Heuchler Lügner sind. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran. Allahu yashhadu innahum lakathibun. Allah bezeugt, dass sie Lügner sind. Deshalb haben wir in unserer Region ein Hadith, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Zeichen eines Heuchlers sind drei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, wenn er spricht, dann lügt er. Wenn er verspricht, dann hält er sein Versprechen. Er hält er nicht, was er versprochen hat. Und wenn man ihm etwas anvertraut, dann ist er untreu. Und es gibt noch, wenn er einen Vertrag abschließt, dann hält er an seinen Vertrag nicht. Und wenn er ein Problem macht, dann übertreibt er wal'iyadu billah im Schlechten und in schlechten Wörtern, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa idha khasama fajar. Deshalb sollte man aufpassen und man darf überhaupt nicht in der Religion scherzen oder lästern über den Islam oder über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und noch dazu, wenn man, ich habe das gesagt und ich wiederhole es, Alhamdulillah, du darfst nicht nur, das geht nicht nur um Lästerung und so auch, sondern das überstreckt sich sozusagen auf andere Themen. Wenn du in einer Sitzung sitzt und es wird über Leute schlecht gesprochen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder die Sitzung zu verlassen oder zu verteidigen. Und was ich dir empfehle ist, wenn man zu einer Sitzung ist, dann sagt man den Leuten, schaut mal, wenn du über eine Person reden willst, dann geh zu ihm und rede mit ihm. Mit mir brauchst du nicht. Fertig, Punkt. Wenn er weitermachen will, sagst du Salam alaikum, du gehst. Und wenn die Muslime sowas machen, Wallah, diese Leute, die Riba und Namima machen und schlecht tun und Unheil verursachen, diese Leute werden das nicht mehr schaffen. Aber wenn die jemanden finden, der zuhört, dann ist das unser Problem in diesem Sinne. فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر يعني من هزل من استهزأ بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله سواء الكونية أو الشرعية فهو كافر الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان يعني ما يلعب دور من هو الإنسان الذي يفعل هذا الأمر الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله انتبهوا عوف بن مالك لما راح هو ما أراد عوف بن مالك ينم ويغتاب وأنا بذهب ليحذر لينصح أن هناك من يقول بالصحابة مثل هذا الكلام الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الإنسان يعفو ويصفح نعم على ذلك الذي يريد التوبة ويحب التوبة ويتوب أما الإنسان الذي ما يتوب فهذا ما في عليه عفو وصفح لذلك بعض الناس يفهم خطأ يفهم أنه كل من عصى الله وكل من أخذ حقوق الناس قل لك سامحه ويوم القيامة لا الحكي غير صحيح هناك من الناس لا بد من وصول أمره إلى السلطان حتى يتأدب وحتى ما يطغى على الناس يعني إنسان معروف بأنه يأكل أموال الناس وأكل مالك ما تسامحه يقول لك سامح لله لا هذا توصل أمره إلى السلطان حتى يعاقب وحتى يكون عبرة لغيره، لأنه لو كل واحد سامح وسامح وسامح خلاص يتعلم. فانتبهوا، هذا في ديننا بارك الله فيكم، هذه الأمور في ديننا أمور مهمة. والخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني حتى لو اعتذر ما يقبل، وهو الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما ذكرت يكون الأمر بالضوابط المعروفة، أما الإنسان إذا كان سكران أو كان الإنسان ما يعي ماذا يقول أو كان مجنون إلى غير هذا الأمر، هذا هذه مسائل أخرى. لما الإنسان يفهم وعاقل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى لو اعتذر، أغلب أهل العلم أنه لا تقبل توبته، أسأل الله السلام، لأن المسألة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن نميز بين مسألة العفو عند المقدرة وترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وبين من اعتاد الظلم ومن اعتاد الشر فهذا ما يعفى عنه، وإنما يرفع أمره للسلطان حتى ولو كان السلطان كافرا، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. in diesem aus diesen Unterricht oder aus diesen Ayat und dem Hadith kann man etwas lernen, oder wir können das sozusagen zusammen jetzt packen, was wir gesagt haben. Erstens, das ist eine große Sünde, dass man lästert über die Religion, und Lästerung über Religion, sich lustig machen über Religion, über Allah, über seinen Propheten, über sein Buch, macht die Person kein Muslim. Wenn ein Muslim anfängt, über Religion zu lästern, dann ist er kein Muslim mehr. Zweitens, die Erklärung von der Ayah, die Erklärung von der Ayah, von Surah Al-Tawbah, die Ayah 65, von Surah 9, Ayah 65. Egal wer die Person ist, wenn eine Person anfängt, über die Religion zu lästern oder sich lustig machen über Allah, über sein Buch, über seinen Propheten, dann wird diese Person vom Islam ausgeschlossen. Drittens, aber natürlich, es gibt Regeln dafür, ja? Nicht so einfach ausschließen. Drittens, es gibt Unterschied zwischen üble Nachrede verbreiten und zwischen Ratschlag zu geben. Was die Sahaba hier gemacht haben, als sie gesagt haben, wir gehen zum Propheten, wir sagen ihm, das ist kein üble Nachrede, sondern das ist eine Warnung und das ist ein guter Ratschlag, damit der Prophet ﷺ etwas vornimmt. Weil wenn das anfängt, dass die Leute erstmal Spaß machen und scherzen und dann wird das mehr und mehr und mehr und mehr, am Ende wird das richtig und die Leute werden sagen, ja, die Gefährten vom Propheten sind so, wie diese Leute erzählt haben. Aber wenn man das von Anfang an eindämmt, indem man zum Propheten geht und sagt, ja, es gibt Heuchler, die sagen über die Sahaba das und das und das und sie meinen das und das und das, dann ist das keine üble Nachrede. Üble Nachrede ist was anderes. Üble Nachrede ist, dass man die Worte von einer Person zu dem anderen bringt, damit man Unheil stiftet zwischen den beiden. Aber das ist hier was anderes, total was anderes. Das geht hier um Schutz für die Ehre der Sahaba und um Schutz der Religion. Deshalb ist auf den Malik zum Propheten gegangen. Damit man auch weiß, dass diese Leute, die lästern über Religion, diese Heuchler, die lästern über Religion, wenn keiner zum Propheten geht und der Prophet kennt nicht das Verborgene, wie soll er wissen, dass er Religion lästern? Deshalb unterscheiden wir zwischen Nemima, üble Nachrede, und zwischen Nasiha in diesem Zusammenhang und Warnung der Muslime vor Schar, was, oder vor Boshaften, was manche haben. Viertens, es gibt Unterschied zwischen Verzeihen und Vergeben und zwischen Bestrafen oder Strafen. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt, aber Allah subhanahu wa ta'ala auch straft. Und seine Strafe ist schmerzhaft, subhanahu wa ta'ala. Und das ist hier. Diese Heuchler haben gesagt, wir entschuldigen uns. Allah hat das nicht angenommen. Aber Allah hat das von den anderen angenommen, die nicht gewusst haben, was diese Heuchler gemeint haben. Man hat nicht gewusst, was die Heuchler meinen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das sozusagen aufgedeckt, was diese Leute meinen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was im Herzen ist und die Absicht ist. Deshalb, barakallahu fikum, sollte man eine Regel verstehen. Eine Person, die immer schlecht macht, wenn du ihm verzeihst und vergibst, das ist falsch. Wenn eine Person nicht bekannt ist für seine Probleme, nicht bekannt ist für seinen schlechten Charakter, nicht bekannt ist sozusagen für schlechtes Benehmen, und er macht etwas, da kann man ihm verzeihen, einmal, zweimal, dreimal auch. Aber wenn eine Person bekannt ist, dass diese Person schlechten Charakter hat, schlechtes Benehmen hat, dass diese Person kriminell ist, dass diese Person immer das ausnutzt, dass man sagt, ja, verzeih, für Allah, vergib für Allah, dann machst du einen Fehler, wenn du ihm verzeihst. Und man sollte diese Person zum Richter bringen, und wenn auch dieser Richter kein Muslim ist. Das heißt, ich gebe Beispiel. Eine Person, es gibt eine Person, vielleicht der Muslim ist. Angenommen, ja, Beispiel. Diese Person, der arbeitet mit den Leuten und der nimmt ihr Geld weg. Der macht das mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit 10 Leuten. Und jedes Mal kommt einer und sagt, ja, ich will mein Recht. Die Leute sagen ihm, für Allah verzeihen, für Allah vergeben. Das ist falsch, was man hier macht. Weil wenn man immer ihm verzeiht und vergibt, dann wird er weiter die Leute ausnutzen und dann wird er weiter auch das Geld von den anderen wegnehmen. Deshalb hier gibt es keine Verzeihung. So ist die Regel im Islam übrigens. So ist die Regel im Islam. Aber viele Leute denken, nein, das geht nicht. Wieso? Ja, das ist die Sache. Damit diese Person nicht schlimmer macht. Und dann fünftens und zuletzt aus dieser Ayah und diesem Hadith kann man etwas lernen. Und zwar, nicht immer wird eine Entschuldigung angenommen. In unserer Religion, die Entschuldigung wird nicht immer angenommen. Beispiel hier. Die Heuchler gingen zum Propheten. Sie haben gesagt, wir entschuldigen uns, wir haben das nicht gemeint. Allah sagte, nein, eure Entschuldigung wird nicht angenommen. Deshalb nicht jede Entschuldigung ist automatisch anzunehmen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das ist allgemein, was wir hier lernen. Da könnte man hier die Frage stellen, natürlich, da könnte man hier die Frage stellen, was hat das mit dem Thema von Tauhid zu tun? Wir reden über Tauhid. Mit Tauhid hat das zu tun, dass man sich nicht über Allah subhanahu wa ta'ala, dass man nicht darf, sich lustig zu machen über Allah subhanahu wa ta'ala, über seinen Propheten und über die Religion. Und das ist natürlich etwas mit Tauhid verbunden, weil wenn du richtig an Allah glaubst, du wirst niemals dich lustig machen über Allah, über seinen Propheten und über diese Religion. Aber wenn du nicht richtig glaubst, dann wirst du automatisch das machen, oder Entschuldigung, nicht automatisch, aber dann kann es heißen, dass du dich lustig machst über die Religion. Erstens. Zweitens, Tauhid bedeutet, dass du innerlich hast und was du äußerlich hast, dass man keinen Widerspruch hat. Ja? Deshalb, das gehört dazu, nicht wie diese Leute machen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Khair, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك morgen ist auch Unterricht inshallah wir machen morgen inshallah weiter und wir fangen morgen mit der zweiten Phase nach der wir haben die Sira von unserem Propheten beendet. Das heißt, wir haben über die Geschichte des Propheten schon zu Ende. Dann fangen wir inshallah mit der Phase von Abu Bakr. Letzte Aufnahme wieder. يجيب لك اسمها ليتس اوف نعمل زي اللي انت بدك تبعتها كل اللي عمله 16 ما لي عنوان بدك تعمل لها 16 كارتي كله بالتليفون خلص الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.